fort. Nicht fort. Nicht fort. Wenn ich ein hübscher kleiner Vogel wär, ich säumte doch, ich täte nicht. Wenn ich ein hübscher kleiner Vogel wär, ich säumte doch, ich täte nicht wieder. Nicht wieder. Nicht wieder. Nicht wieder. Nicht wieder. Wieder. Der Vogel kam in eine Schere. Da schaut ein Gott. Thank you.